Ich erhob mich taumelnd, betäubt und verletzt. Der Schwarze war überrascht, vielleicht auch erschrocken, auf halbem Wege zwischen mir und dem Wrack stehen geblieben. Mein Onkel hatte, in großen Sprüngen von Fels zu Felsen schnellend, bereits einen beträchtlichen Teil des Weges zurückgelegt. Und ich sah mich also im Augenblick zwischen Pflicht und Pflicht zerrissen. Ich entschied mich, und ich hoffe zu Gott, dass ich recht getan, zugunsten des armen Burschen am Strande. War doch sein Unglück zumindest nicht von ihm selbst geschaffen und von der Art, dass ich es bestimmt zu lindern vermochte. Außerdem hatte ich begonnen, meinen Onkel als einen unheilbaren, hoffnungslosen Wahnsinnigen zu betrachten. Ich schritt daher auf den Schwarzen zu, der mein Kommen mit verschlungenen Armen, wie einer, der auf jedes Schicksal gefasst ist, erwartete. Bei meinem Herannahen streckte er mir mit großer Gebärde, wie ich sie auf der Kanzel gesehen habe, die Hand entgegen und sagte etwas im Predigerton, von dem ich kein Wort verstand. Ich versuchte ihn zuerst Englisch und dann Gälisch anzureden, beides aber vergeblich, und ich sah ein, dass wir uns auf die Sprache des Ausdrucks und der Gesten verlassen mussten. Hierauf bedeutete ich ihm, dass er mir folgen solle, was er bereitwilligst, mit einer ernsten Verneigung, gleich einem gefallenen König tat. Währenddessen war keinerlei Veränderung über sein Gesicht gegangen. Während des Wartens hatte er weder Besorgnis, noch jetzt, da er der Furcht behoben war, Erleichterung gezeigt. War er, wie ich annahm, ein Sklave, so konnte ich nicht umhin zu glauben, dass er in seinem Heimatlande von erhabener Stellung gestürzt war, und trotz seiner Erniedrigung rang seine Haltung mir Bewunderung ab. Als wir an dem Grabe vorbeikamen, hielt ich inne und wies mit der Hand und den Augen zum Himmel, als Zeichen meiner ehrfürchtigen Trauer um den Toten, und als Antwort verbeugte er sich tief mit ausgebreiteten Armen. Die Bewegung war befremdlich und wirkte doch wie eine althergebrachte Sitte. Wahrscheinlich gehörte sie zum Zeremoniell des Landes, woher er kam. Gleichzeitig wies er auf meinen Onkel, dessen hockende Gestalt wir auf einer Erhöhung über uns sehen konnten, und berührte mit dem Finger seine Stirn, zum Zeichen, dass er ihn für verrückt hielt. Wir gingen den langen Weg am Strande nach Hause. Da ich auf dem Abkürzungspfad quer über die Insel meinen Onkel aufzuschrecken fürchtete, und beim Gehen hatte ich Muße, die kleine dramatische Szene, durch die ich meinen Vermutungen Gewissheit zu verschaffen hoffte, in mir ausreifen zu lassen. Ich blieb daher auf einem der Felsen stehen und fing an, vor dem Schwarzen die Handlungen des Mannes nachzuahmen, den ich tags zuvor in Sandag beim Aufnehmen der geografischen Lage belauscht hatte. Er verstand mich sofort, und mir die Komödie aus den Händen nehmend, zeigte er mir, wo das Boot war, wies auf das Meer hinaus, wie um die Lage des Schoners anzugeben, und dann auf das Felsufer hin,